starker Held. Streite, siege, starke Held, breite, siege, starke Held, sei vor uns im Fleische kräftig, im Fleische kräftig. Streite, siege, starke Held, siege, starker Held, sei vor uns im Fleische kräftig. Streite, siege, starker Held, streite, siege, starker Held, sei vor uns im Fleische kräftig. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Sei geschäftig in uns Schwachen, das Vermögen stark zu machen, in uns Schwachen, in uns Schwachen. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen, in uns Schwachen, in uns Schwachen stark zu machen. Vor uns im Fleische kräftig.